Wer keine Arbeit hat und kein Geld, der weiß irgendwann nicht mehr, wie man sich etwas wünscht, wie man etwas will. Ihm fehlen die Protokolle, die Verhaltensstandards. Und er findet keine Gruppe, zu der er gehören könnte. Das liegt auch daran, dass die Arbeitslosen sich keine Identität herbeikonsumieren können. Identität wird in unserer Gesellschaft maßgeblich durch Konsum konstruiert. Die Güter, die ein Mensch anschafft, der Beruf, den er zum Zweck der Güterbeschaffung ausübt, all das nimmt uns die Angst vor der Vieldeutigkeit der Welt. All das gibt uns das Gefühl, einen Sinn im Leben zu finden. In unserem eigenen Leben und in dem Leben der anderen. Arbeitslose, vor allem solche, die über einen langen Zeitraum arbeitslos sind, nehmen an diesem Spiel nicht mehr teil. Ich bin Journalistin, ich mache Yoga, wenn auch schlecht, ich gehe gern Pizza essen, ich interessiere mich für Literatur. Arbeitslose dagegen sind nur arbeitslos. Alles andere können sie sich nicht leisten. Da der Dienstleistungssektor gewachsen ist, da Leute anderen Leuten Kaffee kochen oder Versicherungsgutachten schreiben oder Marktforschungsumfragen machen, reicht der Beruf vielen als Sinnstiftung nicht mehr aus. Viele flüchten sich in Esoterik, die in ihrer modernen Form vor allem zwei Dinge predigt. Erstens, dass alles, was man selbst tut, gut ist, solange es sich gut anfühlt. Zweitens, dass man mit Hilfe verschiedener Produkte und Dienstleistungen, Yoga, Bio-Obst, auf die eigene Suche nach dem wahren, natürlichen Selbst gehen solle.